1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute nach unserer Hauptthemennacht gestern. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir streiten oder reden oder beraten oder plaudern wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Rolf und der Rolf ist 50. Hallo Rolf. Ja, Domian, erstmal ganz lieb hallo. Hallo. Und ja, bei mir geht es um meinen Sohn, 18 Jahre. Ja. Der in Erfurt im Knast sitzt. Aha, seit wann? Jugendliche. Seit wann? Ja, seit jetzt gut 3 Monaten. Und warum? Ja, angefangen hat es mit leichten Diebstählen in Bezug auf Rollerdiebstähle. Mhm. Da stand irgendwann eines Tages die Polizei vor der Tür bei mir. Mhm. Ja, Tür aufgemacht, Polizei und Marvin davor. Mhm. Und die Polizei hat mich dann erstmal in Anführungsstrichen darüber involviert, was Marvin gemacht hat. Mhm. Ja, und Polizei raus. Ich dann circa 23 Uhr, da habe ich versucht, Marvin ins Gewissen zu reden, dass solche Dinge nichts bringen, obwohl er dann ja auch einen nagelneuen Roller vor der Tür stehen hatte. Ach so, er hat einen geklaut, obwohl er einen Roller vor der Tür stehen hat. Also ich habe Marvin zum 18. Geburtstag tatsächlich einen neuen Roller geschenkt. Mhm. Warum klaut er denn da leider? Das war wahrscheinlich nicht nach seinem Geschmack. Mhm. Und ja, dann hat er ein Ding nach dem anderen gerissen, fahren ohne Führerschein etc. pp. Mhm. Dann hat er hier in Steinhagen 2 Einbrüche gestartet. Das kam danach dann? Ja, das kam dann immer alles danach. Mhm. Und Einbrüche, was hat er, wo hat er eingebrochen und was hat er geklaut dort? Ja, bei uns gibt es den sogenannten Lebensbaum. Der ist dann für alte Menschen da, Pflege für alte Menschen, Essen bringen etc. pp. Ja. Und meine Lebensgefährtin hat dort gearbeitet. Mhm. Marvin hat den Schlüssel hier entwendet, sage ich jetzt mal so. Ja. Ist dann dort mit dem Schlüssel in Anführungsstrichen eingebrochen. Hat sich aber nicht für Geld interessiert, sondern hat gesagt, komm, ich nehme irgendeinen Schlüssel für irgendein Auto und fahre mit dem Auto durch die Gegend. Also es sind so Dienstwagen, die da richtig, zur Verfügung genau stehen. Mhm. Ganz genau. Also jetzt hat sich da so eine ganze Menge angehäuft an kriminellen Sachen, an kleinen kriminellen Sachen, ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Mhm. Jetzt sitzt er im Knast, seit 2 Monaten. Wie lange wird er sitzen müssen? Also laut Schöffengericht jetzt erstmal 2 Jahre. Es sind noch Sachen offen. Mhm. Dann kannst du davon ausgehen, dass es 3 bis 4 Jahre sein kann. Das ist heftig für einen 18-Jährigen. Das ist sehr heftig, obwohl zu sagen ist, dass einige Sachen schon fallen gelassen sind. Mhm. Wie es weitergeht, leider Gottes, ich weiß es nicht. Wann fing er denn an, in welchem Alter auffällig zu werden? Angefangen hat es irgendwie, meines Erachtens, wie meine Lebensgefährtin hier eingezogen ist. Wie alt war er denn da? Da war er, knappe 16. Mhm. Ist es dein einziges Kind? Nein. Nein? Nein. Ich habe auch noch Marcel hier, der ist 17. Mhm. Und er hat sich leicht mit einschleusern lassen, hat aber Gott sei Dank die Kurve gekriegt und ich hoffe, er ist nicht in Anführungsstrichen das Problem. Ja, also es gibt noch einen Sohn. Ja. Ja. Und die Mutter von deinem jetzt inhaftierten Sohn ist schon lange von dir und von euch weg? Hallo? Ja, ich bin dran. Ja. Entschuldigung. Ja, also ich bin 10 Jahre alleinerziehend gewesen. Ja. hab dann von heute auf morgen, ja wirklich von heute auf morgen, alles auf meine Kappe genommen. Nee, warum ist denn damals, warum hast du dich von deiner Frau getrennt? Oder von der Mutter des Jungen oder der Jungen? Also ich habe mich nicht getrennt, sie hat sich getrennt. Und warum? Weil sie einen anderen Lebensgefährten gefunden hat. Und hat dich da mit den Jungs allein gelassen? Nicht unbedingt. Sie ist dann aus der, zuerst bin ich aus der besagten Wohnung rausgezogen. Hab dann hier im Haus, wo ich jetzt wohne, eine 45 Quadratmeter Wohnung gefunden. Und wollte mir, ja, in Anführungsstrichen, mein kleines Nest machen. Okay, das müssen wir vielleicht gar nicht jetzt so genau besprechen. Auf jeden Fall, die Frau ist sehr lange schon raus aus eurer Umgebung. 10 Jahre. Und 10 Jahre, genau. Und du bist mit den beiden Jungs und deiner Lebensgefährtin jetzt in einer Wohnung und ihr lebt zusammen. Richtig. Und dein jetzt inhaftierter Junge kommt mit der Lebensgefährtin nicht, offensichtlich nicht gut klar, oder? Er ist anfänglich ernsthaft nicht wirklich klargekommen, obwohl er, ja, ich muss wirklich sagen, auch versucht hat von sich aus, irgendwie, ja, die Schleife zu kriegen, sage ich mal. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also... Wenn so etwas passiert, was da jetzt passiert ist bei euch, der Junge sitzt im Knast und wird wahrscheinlich ein paar Jahre da sitzen, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn man so jung, so lange im Knast sitzt. Machst du dir Vorwürfe, dass du was falsch gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Was meinst du, was du falsch gemacht hast? Zu wenig Liebe gegeben, mich zu wenig gekümmert oder irgendwie in den 10 Jahren... Da war mein Bewegen eigentlich immer, dass die Mutter mit dabei ist. Mhm. Ja, und das fand ich immer ganz wichtig. Mhm. Und das hat mir auch gezeigt, wie Marcel, der ist heute 17, der stand hier wirklich ernsthaft, ohne zu lügen, vor einigen Jahren vor der Scheibe. Und hat wirklich, ja, ich sag mal wirklich, der klebte an der Scheibe. Was heißt, er stand vor der Scheibe? Was heißt das? Ja, vor der Terrassenscheibe. Ja. Vor der Tür. Mhm. Und der klebte da irgendwie dran. Das kannst du wirklich so sagen. Mhm. Und der schrieb Mama, Mama, Mama, Mama, Mama. Und die Mama war aber nicht drin? Nein, die war nicht da. Die war schon, ja, gut 2 Jahre weg. Verstehe. So, jetzt ist also da einiges offensichtlich bei euch schiefgelaufen. Ja. Muss man so sagen. Was wirst du im Detail sicher selbst schon erahnen? Jetzt muss man ja sehen, man muss ja jetzt mit der Gegenwart umgehen. Was ist jetzt und wie verhalte ich mich weiter? Hat der Junge denn einen Schulabschluss zumindest? Hauptschulabschluss. Den hat er, na Gott sei Dank, das zumindest. Jetzt finde ich, was du jetzt machen kannst, ist, oder was ihr machen könntest, dass du ihm klar signalisierst, auch wenn du jetzt ein paar Jahre im Knast sitzt, wir stehen an deiner Seite. Ja, das ist auf jeden Fall der und Fall. Du hast einen Rückhalt. Wir besuchen dich, wir schreiben dir und auch wenn du rauskommst, werden wir für dich da sein. Und gut wäre natürlich, wenn du vielleicht auch zusammen mit deinem Psychologen aus dem Knast ihn so weit kriegen könntest, wenn das möglich ist in dem Knast, wo er sitzt, dass er eine Weiterbildung macht, vielleicht noch einen Realschulabschluss, noch einen Schulabschluss oder vielleicht sogar eine Lehre, wenn das da möglich ist. Ich weiß das nicht. Ist schon angedacht. Sehr gut. Das heißt, wenn er rauskommt, dass er was in der Hand hat und dass er dann aber auch in die Familie aufgenommen wird und da einen Rückhalt findet. Mhm. Das ist das, was du machen kannst, was ihr machen könnt. So kannst du vielleicht das wieder gut machen, was vielleicht falsch gelaufen ist. Ja. Das tut mir leid, Rolf. Das ist natürlich für die Familie ein heftiger Schlag. Für euch. Ja, das war. Aber da müssen wir durch. Da müsst ihr durch. Und wenn ihr in diesem Sinne zu eurem Sohn steht, glaube ich, ist das ganz gut. Das ist so wichtig, dass die Jungs einen festen Anker draußen im Alltag haben, im Leben. Von der Familie, ja. Absolut wichtig, absolut. Ja. Und das musst du ihm signalisieren. Wir sind da, wir stehen an deiner Seite, aber tu du auch was dafür, mach deine Lehre im Knast und dann helfen wir dir hinterher auch vielleicht dann eine Arbeit zu kriegen. Hm. Ja? Lieber Rolf, alles Gute und einen schönen Gruß an deinen Sohn. Dir auch, ne? Dankeschön. Danke. Tschüss, Rolf. Ciao. 0800 220 50. Gabi ist hier und Gabi ist 58 Jahre. Guten Morgen. Guten Abend, Domian. Gabi, was geht's bei dir? Bei mir geht's um die Einsamkeit nach einer Trennung. Seit wann bist du getrennt? Jetzt seit 2,5 Jahren. Mhm. Wir waren 10 Jahre verheiratet, 12 Jahre zusammen. Und wir hatten vor langer, langer Zeit schon mal telefoniert. Und zwar ging es da um die Unehrlichkeit und um ja, dass viele fremdgehen im höheren Management und überhaupt in den Führungsregen. Mhm. Er war fremdgegangen. Ja, ja. Und deshalb hattest du dich auch getrennt? Eigentlich hat er sich von mir getrennt. Ich habe ihm des Öfteren verziehen. Mhm. Und dann kam aber mal so ein harter Schlag, dass ich ihn dann gebeten habe, die Wohnung zu verlassen. Was war das für ein harter Schlag? Er kam aus dem Skiurlaub mit Jungs und dann ging abends das Telefon. Er saß neben mir auf dem Sofa und sprach dann, als würde er mit einem Geschäftspartner telefonieren. Dann hörte ich aber, dass es eine Frau war. Mhm. Und dann war es halt ganz vorbei und ich habe ihn dann gebeten, die Wohnung zu verlassen und er kam nie wieder. Er kam nie wieder. Es gab also keine großen Dramen, keine großen Gespräche. Nein, er ist gegangen und hat gesagt, okay, dann gehe ich halt. Wir haben uns auch nie gestritten. Ich habe auch nie ein großes Drama gemacht. Ich habe diesen Mann halt sehr geliebt und ich denke, und ihr seid offiziell geschieden? Ja. Domian, seit dem 11.11. Seit dem 11.11. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man nachdenken. Wenn es nicht so traurig wäre und ich bin geborene Rheinländerin. Ja. Ja, und es hat mich halt dann so runtergerissen, also nach einigen Wochen bin ich dann ins Krankenhaus gekommen, weil ich eine rechtzeitige Lähmung plötzlich hatte. Mhm. Bin dann unter Psychopharmaka gestellt worden, etc. pp. Man hat auch versucht, mir einen Psychologen an die Seite zu geben im Krankenhaus, das hat aber nicht funktioniert. Kam die Lähmung, war das psychosomatisch bedingt? Ja. Also es ist keine körperliche Ursache. Nee, obwohl ist was davon zurückgeblieben. Ich kann meine rechte Hand heute noch nicht mehr richtig benutzen. Mhm. Kann nicht richtig schreiben und so weiter. Also ein Schock, das war ein richtiger Schock für dich. Das ist heute noch für mich ein Schock. Nochmal eine Frage. Der ist gegangen und nie wiedergekommen. Ja, wir sehen uns zwar hin und wieder noch. Wir waren sogar heute Abend noch zusammen essen. So alle, sag ich mal, 3 Monate treffen wir uns dann abends, weil ich kann einfach nicht loslassen. Warum triffst du dich? Warum trefft ihr euch? Ja, also ich vermute es. Ich vermute, dass ich in meinem Innersten noch so an diesem Mann hänge, obwohl er mir so viel angetan hat, dass ich halt auch diese gesundheitlichen Auswirkungen habe. Mhm. Dazu kommt, dass wir in den Jahren, wo wir zusammen sind, alle 2 Jahre umgezogen sind. Mhm. Und ich in dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, natürlich, ich habe kein soziales Umfeld mehr. Mhm. Ich habe keine Aufgabe mehr. Mhm. Und es wurde damals, als ich komme nochmal auf den Punkt zurück, als er dann gegangen ist, ihr habt nie so über die Probleme eurer Beziehung gesprochen. Das kann man mit dem Mann nicht. Der geht ihm vollkommen aus dem Weg. Wie lebt er denn jetzt? Hat er eine feste Beziehung wieder? Er hat jetzt wieder eine feste Beziehung, mit der er zusammenlebt. Und mir selbst heute Abend noch sagte, selbst jetzt ist es ihm schon wieder in Anführungsstrichen langweilig. Und er meinte, es müsste wieder was Neues passieren in seinem Leben. Weiß er, dass du so irgendwie noch an ihm hängst? Und ich denke mal, er vermutet es. Ich meine, ich sitze zwar dann da und ich bin halt so ein Mensch, ich kann unheimlich gut schauspielern. Wenn ich also draußen unterwegs bin, Domian, glaubt kein Mensch, wie zerrissen ich bin, wie einsam ich bin. Mhm. Das glaubt man draußen. Du kannst nicht so gesellschaftlich perfekt auftreten. Perfekt. Perfekt. Mhm. Ich kann auch eine ganze Gesellschaft unterhalten. Von wem gehen denn immer diese Treffen aus, so wie heute Abend auch? Passt immer von mir, ne? Was glaubst du, warum er sich darauf einlässt? Was hat er davon? Also ich merke, wenn wir so zusammensitzen, dass es ihn dann schon sehr betroffen macht, weil es passiert hin und wieder, dass mir dann doch aus heiterem Himmel die Tränen kommen, obwohl wir uns über was ganz anderes unterhalten. Aber das ist doch für ihn bedrückend. Warum macht er das? Das weiß ich nicht. Also vielleicht, weil er Spaß hat, angehimmelt zu werden? Das ist eine Möglichkeit, ja. Er ist so ein Typ. Das stimmt. Mhm. Ich könnte auch wenn du perfekt schauspielern kannst, er kennt dich ja nun auch schon ganz gut und auch von der anderen Seite. Das heißt, ich glaube, ich könnte schwören, dass der genau weiß, wie du tickst und welche Rolle du noch in seinem Leben spielst und er narzisstisch, vielleicht wie er veranlagt ist, sich sonnt in deiner Sehnsucht, in deiner Bewunderung oder sowas. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Also du schätzt ihn sehr gut ein. Das stimmt schon. Mhm. Nur ich weiß nicht mehr, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskommen soll. Ich bin 58, ich kriege keinen Job mehr. Ja. Das, was ich hier an Leuten kennenlerne, irgendwie habe ich auch, glaube ich, so ein Händchen dafür, wenn ich Männer kennenlerne. Mhm. Das sind immer so diese Manager-Typen, die teilweise verheiratet sind, kleine Kinder haben und mit mir ein Verhältnis haben wollen. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ja. Was hast du denn früher beruflich gemacht? Ich bin Werbekauffrau. Das heißt, das ist wahrscheinlich, wie du es auch gerade gesagt hast, unmöglich, da wieder reinzukommen. Das ist unmöglich. Mhm. Wohnst du auf dem Land? Nein, ich wohne mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Weißt du, was du als absolut ersten Schritt unternehmen musst? Du darfst dich nicht mehr mit dem treffen. Finde ich. Dann habe ich fast nichts mehr nebenbei, Domian. Egal. Das ist jetzt sehr hart. Dann, du bist eine sehr eloquente Frau. Du bist wahrscheinlich auch eine sehr selbstbewusste Frau. Zumindest so kannst du so auftreten, ja. Das heißt, dann streng dich verdammt nochmal an und bau dir irgendeinen Kreis auf. Such dir irgendwas, was dich interessiert. Da weißt du genauso gut wie ich, dass es tausend Möglichkeiten gibt, wenn du in einer Stadt wohnst, wo man hingehen kann, was man machen kann, wo man mit Leuten zusammen kann, Sport, Vereine, Interessengruppen. Ich weiß, es gibt alles Mögliche. Mach es. Aber geh nicht mehr mit diesem Mann aus. Ich ahne, was in dir vorgeht. Du lächst geradezu nach diesem Treffen, um dann wieder ein bisschen mit ihm zusammen zu sein. Und danach fühlst du dich hundeelend, wenn er euch dann verabschiedet. Ich meine, ich gehe seit Wochen nicht mehr aus. Ne? Ja, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe aber auch keine Lust mehr. Ich habe eine ganze Weile Psychopharmaka bekommen. Als ich die dann abgesetzt habe, bin ich wieder in ein ganz tiefes Loch gefallen. Ich habe keine Lust, jetzt wieder solche Tabletten zu nehmen. Nein, weißt du, für eine gewisse Zeit ist ja gar nichts gegen solche Tabletten zu sagen. Aber parallel dazu muss auch ein klares und neues und ein ordentliches Leben geführt werden. Und das führst du nicht. Du hängst der Vergangenheit nach. Ja. Du dackelst hinter diesem Mann her, sag ich's doch ganz klar. Ja, das ist so. Du sitzt da am Katzentisch und hoffst, dass da ein Krümelchen Aufmerksamkeit von dem runterfällt und du das aufschnappen darfst. Doch jämmerlich, Mensch. Ja. Gabi, das ist doch jämmerlich. Ja, stimmt. Auf der einen Seite sage ich mir, das kann nicht alles gewesen sein. Du bist von diesem Mann, du bist so, wie du es mir gerade geschildert hast, sehr verletzt und sehr enttäuscht worden. Aber sehr, Ausrufungszeichen. Ja. Der hat sich von dir getrennt. Was willst du denn von dem noch? Hast du diese alberne kleinen Mädchenillusion, dass ihr nochmal glücklich zusammen sein könntet? Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt noch der Mann ist. Ich glaube, das ist einfach das Leben drumherum. Das soziale Leben, das eine Aufgabe zu haben. Ich habe, wie man mir immer so sagt, das Kümmerer-Syndrom. So, bist du finanziell abgesichert? Ja, ja. Bin ich. So, wenn du das Kümmerer-Syndrom hast, dann setze dich in der Stadt, in der du lebst, es wird tausend Möglichkeiten geben, für eine karikative Sache ein. Ja. Überall werden ehrenamtlich Leute gesucht, tolle Sachen. Du wirst es nicht glauben, aber in dieser Stadt gibt es dafür Wartelisten. Ja, aber such dir etwas aus. Ich weiß, allein hier in Köln weiß ich, wo man mit Kusshand gleich Leute nehmen würde, die sich engagieren für gewisse Projekte. Das liegt an deiner Initiative, an deiner eigenen Initiative. Und dann lernst du Leute kennen, du hast deine Erfolgserlebnisse und du hast das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. So sitzt du da in deiner wahrscheinlich schick eingerichteten Wohnung, nimmst deine Psychopharmaka und bist depressiv. Ja, stimmt. Ist doch furchtbar. Und du bist erst 58. Ja, es ist gut. Ja, aber willst du die nächsten 30 Jahre so leben? Nee, ganz bestimmt nicht. Nur wie gesagt, ich weiß im Moment nicht, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskommen soll. Ich stehe morgens auf und weiß überhaupt nicht. Wenn du das nicht alleine schaffst, dann nimm doch auch durchaus mal für eine Weile therapeutische Hilfe in Anspruch. Machst du. Wenn du es vielleicht ein halbes Jahr machst, damit du so ein bisschen einen Anschub von einem Fachmann bekommst. Ja gut, da gibt's auch Wartelisten hier. Ja, aber keine Ausreden. Ja. Du weißt, wenn du willst, dann geht es auch. Ja. Ja, stimmt, du meinst recht. In diesem Sinne. Ich danke dir. Hau rein, sag ich mal. Danke, du mir. Gabi, alles Gute. Dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist ja unsere letzte Sendung vor Weihnachten in diesem Jahr. Und dann gehen wir in die Weihnachtspause. Und morgen ist zwar auch eine freie und offene Themennacht, aber ich würde gerne morgen auch so ein bisschen mit euch über Weihnachten reden. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die für die Weihnachten etwas absolut Besonderes darstellt und der absolute Lebensinhalt vielleicht ist. Oder mit Leuten, die zu Weihnachten etwas Besonderes machen. Oder auch gerne mit Leuten, die mit Weihnachten etwas ausgesprochen Schönes oder Rührendes verbinden. Also ich möchte gerne mit euch morgen in der freien und offenen Themennacht ein bisschen über Weihnachten und was Weihnachten für euch bedeutet, reden. Dafür könnt ihr euch sehr gerne anmelden, schon unter domian@wdr.de oder euch natürlich auch morgen vor der Sendung ab 0 Uhr melden oder während der Sendung. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und herzlich willkommen, sage ich, zu Silke. Silke ist 30. Guten Morgen, Silke. Hallo, Domian. Hallo, Silke. Um was geht's? Ich arbeite in einer Wohngruppe für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Und ja, diese Jugendlichen sind, wie der Volksmund sagen würde, schwer erziehbar. Du arbeitest in dieser Wohngruppe, du wohnst aber nicht mit den Jugendlichen zusammen. Nein, um Gottes Willen, das wäre noch schöner. Bist du Psychologin oder Pädagogin? Oder? Ja, ich bin Sozialarbeiterin. Ja, und was genau machst du da? Ja, das Alltägliche, würde ich jetzt mal sagen. Ich springe quasi für die Eltern ein. Es gibt so bestimmte Lebensbereiche, die ich einfach unterstütze. Das ist dann, wenn der Jugendliche noch Kontakt zu seiner Familie hat, den Kontakt auch zu pflegen, den Kontakt zu Jugendämtern und anderen Institutionen zu halten. Zur Schule aber vielleicht? Richtig, genau. Mhm, ja. Das ist ja auch so ein Bereich. Wie viele Jugendliche sind da? Das ist jetzt bei uns zwischen, oh Gott. Also grob? Ja, also wir sind jetzt gerade 8. 8? Ja, Jugendliche. Ja. Das heißt, letztendlich hast du die Aufgaben, die Eltern haben, die du noch verstärkter in Anspruch nehmen, ausüben musst als Eltern, weil die Jugendlichen schwer erziehbar sind. Ja, also schwer erziehbar finde ich immer so böse zu sagen, weil die Jugendlichen bringen natürlich auch ihre Geschichte mit und das macht diese Jugendlichen so schwer erziehbar. Also eigentlich sind es verhaltensauffällige junge Menschen, die ganz schlimme Erfahrungen vielleicht auch gemacht haben. Was sind das denn so für Geschichten, so wenn du vielleicht mal so ein paar Stichworte sagen könntest, die mitbringen? Traumatische. Ob das eine Trennung ist, die ausgeartet ist bei den Eltern, dass die Kinder, weiß ich nicht, da einfach ihre Traumata vongetragen haben oder auch ihre Sorgen vongetragen haben, Vermittler waren, zwischen den Stühlen stehen, aber es sind auch Kinder, die von den Eltern nackt verprügelt werden, ne? Und denen damit alles genommen wird. Sind diese Kinder ausschließlich oder Jugendliche ausschließlich Opfer oder sind auch Täter darunter? Ja, genau, richtig. Es sind auch Täter darunter. Mhm. Und was haben die auf dem Kerbholz? Sexuelle Straftaten. Mhm. Schon in dem Alter. Ja. Mhm. Aber auch was noch? Ja, so normale, wenn man das so sagen kann, Gewalttaten. Mhm. Und was heißt jetzt sexuelle Straftaten? Vielleicht kannst du da ein Beispiel nennen? Missbrauch, aber auch Vergewaltigung. Also, das heißt, ein Jugendlicher, mag er 14, 15, 16 sein, der bei dir wohnt, hat schon ein Mädchen, ein anderes Mädchen vergewaltigt. Ja. Oder ein Kind. Ja. Mhm. Das stelle ich mir sehr schwer vor, damit umzugehen. Wie schaffst du das? Ja, also das ist so eine Frage, damit umzugehen, ja, weil ich bin da in meiner Profession. Mhm. Das nehme ich auch nicht mit nach Hause, so dass es mich belastet. Mhm. Ich würde eher andere Dinge mit nach Hause nehmen, wenn ich mit einem Kollegen nicht so eins wäre und ich da irgendwie so einen kleinen Konflikt hätte oder eine Uneinigkeit. Das würde mich mehr beschäftigen als das, was bei den Jugendlichen vorgefallen ist, weil ich darauf einfach vorbereitet war. Das sind dann ja Jugendliche, also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel sexueller Straftäter, die noch nicht per Jugendrecht belangt werden können. Oder wie kommt das, dass die dann bei dir sind und nicht in einem Gefängnis? Ja, genau, richtig. Also das sind dann wirklich Jugendliche, die vielleicht schon mit 12 in einer Einrichtung übergriffig geworden sind oder in der Öffentlichkeit so. Mhm. Zum Beispiel waren die dann beim Freund spielen und dann kam zu Besuch ein anderes Kind und das Kind haben sie sich gepackt. Mhm. Haben die vor dir Respekt, die Jugendlichen? Ja. Wie verschafft man sich Respekt bei sehr schwer zu erziehenden Jugendlichen? Oh, das ist ein Kampf. Gerade als Frau ist das ein Kampf. Also wir begleiten nur männliche Jugendliche und die haben wirklich ein Frauenbild, das ist unter aller Sau, wenn man das so sagen darf. Mhm. Also da muss man echt hart durchgreifen und man braucht auch ganz viel Unterstützung vom Team. Wie greift man denn da hart durch? Du kannst doch nur die Waffe deiner Worte nehmen, oder? Ja, erstmal wohl. Ich kann aber natürlich auch immer auf Kollegen zurückgreifen, selbst wenn ich allein im Dienst bin, dass ich sage, du musst sofort herkommen. Oder aber auch, dass ich die Polizei zum Beispiel in Tod ziehe. So, das heißt, du als junge Frau, 30 Jahre bist du alt, hast auch dann manchmal körperlich Angst vor Übergriffen. Ja, und deshalb hatte ich angerufen, weil das Thema Waffen war. Ach so. Also gestern. Gestern war das Thema Waffen, ja? Ja. Ach, bist du dort in dieser Wohngruppe auch mit Waffen konfrontiert? Ja. Was für Waffen haben die Jugendliche? Alles. Alles? Also teilweise, ja, das ist bekloppt. Also teilweise haben die Ausgaben, natürlich nicht alle, weil wenn ein Junge als hochgradig gefährlicher Sexualstraftäter gilt, darf er natürlich nicht nach draußen, dann wird er begleitet. In der Hoffnung, dass er in Anführungszeichen resozialisiert werden kann. Aber die finden natürlich, also ob das ein Messer ist, ob das vom, ja, ob das ein Pflasterstein ist, ich weiß es nicht. Man findet auch, alles noch gestanden. Haben die auch Schusswaffen? Nein. Das nicht? Bisher noch nicht. Da ist einer dabei, der darf nicht alleine rausgehen, weil er sexueller Straftäter ist, da muss immer jemand mitgehen. Von euch muss jemand mitgehen. Ja. Wie alt ist der? 15. Der hat also ein Mädchen schon vergewaltigt. Nicht nur eins. Im gleichen Alter oder noch jünger? Jünger. Wohin geht man denn dann? Wohin gehst du dann mit diesem Jungen? Du gehst doch nicht mit dem in eine Disco oder in ein Café oder sowas. Nein, um Gottes Willen. Wohin gehst du mit dem? Wir fangen vorsichtig an. Das sind Therapiefahrten, die er erstmal macht. Das sind Bekleidungseinkäufe, die er erstmal macht. Also, oder Arztbesuche. Wie oft kommt es denn vor, dass du die Polizei rufen musst? Wöchentlich. Wöchentlich? Ja. Das heißt, dann musst und du doch quasi... Wenn man das so sagen darf, es gibt Saison. Das ist zum Beispiel Weihnachten. Ich denke auch, dass es daher rührt, dass die Jugendlichen dann einfach merken, die normale Familiensituation ist nicht gegeben. Und da der Frust und Einsamkeit und andere Gefühle auch hochkommen. Und, hast du nicht da eigentlich jeden Tag Angst, zur Arbeit zu gehen? Dann wäre ich nicht mehr da. Das nicht. Also ich bin schlank und ich bin auch relativ klein, aber irgendwie, also ich glaube, meine Haare auf den Zähnen reichen. Dennoch, wenn es so richtig hoch hergeht, nur so in der Vorstellung, ist dir manchmal dabei, dem einen oder anderen eine zu langen? Nee. Das nicht? Nein. Das fragen mich aber viele. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja, ist ja auch verständlich, wenn du in so schwierige Situationen kommst und die dich nicht respektieren und die dich so richtig Ich bin die Hure im Dienst. Sagen die das? Ja. Wie hält man denn das so lange aus, so einen Job dann zu machen? Ja, was heißt so lange? Wie lange machst du es denn schon? Das mache ich jetzt anderthalb Jahre. Aber das ist dein Job. Und, ich fühle mich wohl. Den willst du auch weitermachen. Ja, man muss sich da wirklich von abgrenzen. Es gibt Situationen, wo man dann auch mal zittert, wenn man dann wirklich weiß, Waffen sind im Spiel. Oder ich habe eine Situation erfahren, dass es wirklich knapp war auch für mich. Ich wirklich fast Gewalt erfahren habe. Ich konnte mich Gott sei Dank noch aus diesem Zimmer retten. Ich war bei einem Jungen und der ist wirklich so ausgerastet, dass er auch nach mir geworfen hat mit Gegenständen. Unter anderem mit seiner Schreibtischlampe. Eben, bis dann die Polizei unter Umständen kommt, vergehen ja quälende Minuten. Ja. Da kann ja dann doch auch was sehr Schlimmes weiter noch passieren. Ja. Wird denn die Wohnung durchsucht, dass da keine härteren Waffen? Immer. Ja, täglich. Du hast gerade das Wort. Und trotzdem wurde was gefunden. Also wird immer wieder was gefunden. Obwohl die Jungs auch wissen, sie werden kontrolliert. Man findet immer wieder Waffen oder Drogen oder was auch immer. Ne? Was ist das Erfolgserlebnis deiner Arbeit? So erscheint mir deine Arbeit ausgesprochen schwierig. Ja, also es sind nicht nur Sexualstraftäter. Es sind einfach Jugendliche, die wirklich gravierende Erfahrungen gemacht haben. Gibt es Jugendliche, die auch zugänglich sind und wo du denkst, ah, es hat auch richtig Sinn, dass ich hier bin und das mache? Ja, aber erst nach getaner Arbeit. Also ich muss erst eine Beziehung aufgebaut haben und ich muss auch beweisen, dass diese Beziehung beständig ist und von Vertrauen auch zeugt. Also glaubst, die sind ganz misstrauisch. Die sind ganz misstrauisch. Glaubst du, dass du hast gerade das Wort resozialisieren gebraucht. Glaubst du, dass man die meisten resozialisieren kann? Das heißt, wieder in die Gesellschaft eingliedern kann? Das kommt auf die Einrichtung an. Also wir sind wirklich eine Einrichtung, die sich auf die komplizierten Fälle der Komplizierten spezialisiert hat. Bei uns ist es natürlich noch schwieriger, aber ja, ich glaube daran. Ja, du glaubst daran, aber du weißt es ja sicher auch von den Kollegen, die schon länger dort arbeiten, ja, wie so die Rückfallquoten sind oder was aus denen dann geworden ist, aus den Jugendlichen, wenn die nicht mehr bei euch sind. Ja. Was ist aus denen geworden? Also das hat bisher gut gegriffen. Es hat gut gegriffen? Ja, also es hat wirklich gut gegriffen, weil wir sehen natürlich auch so, durch Schule, dann gibt es verschiedene schulische Veranstaltungen oder Maßnahmen, die dann im Anschluss auch... Aber dann muss ich dir wirklich, oder muss ich dir besonders großen Respekt aussprechen für eine ausgesprochen wichtige Arbeit. Das tun viele, ja. Ja, das ist aber wirklich so. Das muss man, finde ich auch, dass man das in der Öffentlichkeit viel mehr erwähnen muss und wertschätzen muss. Aber Domian, genau deshalb habe ich gedacht, super, dass heute freie Themennacht ist. Es wird uns Sozialarbeitern so viel vorgeworfen, wir müssen uns so viel anhören. Wir müssen uns teilweise für unser doch niedriges Einkommen irgendwie auch rechtfertigen. Wir haben auch studiert und wir sind gute Kräfte und teilweise sind wir auch wirklich gewillt, weiterzulernen etc. Das glaube ich. Ich glaube, dass die Kritik auch oft von Leuten kommt, die überhaupt noch nicht in eurem Milieu gearbeitet haben und die gar nicht wissen, was... Das habe ich erlebt privat. Genau. Und dann erzählt man nur so drei Sätze, weil ich bin einfach vorsichtig, was ich auch sage. Und plötzlich sage ich, ach, puh, Ilke, das ist ja Wahnsinn, was du da machst. Und wow, wie kannst du denn dem standhalten? Und ja, das ist mein Beruf. So, Silke, jetzt läuft mir leider meine Zeit ein bisschen weg. Ja. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, mal in eine solche Arbeit. Das erfährt man ja auch nicht alle Tage. Großen Respekt von meiner Seite und danke, tolle Arbeit, sehr sinnvolle Arbeit für die Menschen und für unsere Gesellschaft. Du gehst in die Weihnachtspause, deshalb wünsche ich dir frohe Weihnachten und guten Rutsch. Dankeschön, das wünsche ich dir auch, sehr nett von dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, vielleicht beim Stichwort Weihnachten nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Ich sagte es ja gerade schon, wie immer freitags. Aber ich würde gerne morgen ein bisschen weihnachtlich mit euch werden hier und gerne mit Leuten reden, die ja für die Weihnachten der absolute Lebensinhalt ist. Warum auch immer. Also ist das vielleicht bei euch so? Oder würde gerne mit Leuten reden, die zu Weihnachten etwas ganz Besonderes machen, die vielleicht eine Tradition haben, die sie jedes Jahr machen und sich wahnsinnig darauf freuen. Und ich möchte auch sehr gerne mit Leuten reden, die mit Weihnachten etwas ausgesprochen Schönes oder Rührendes verbinden. Also, darüber würde ich gerne morgen auch mit euch reden und ihr könnt euch sehr gerne schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de. 1:33, 1:34 gleich und hier ist Patricia. Nee, Patricia ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Patricia, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich grüße dich auch. Ja, ich möchte dir mal so einen kleinen Einblick geben in meine kleine Welt. Ich tummel mich seit circa einem halben Jahr auf einer Seitensprungagentur herum. Aha. Auf der Suche, ja, nach Zärtlichkeit, nach einem Mann. Also auf einer Seitenspuragentur herumtreiben heißt, du bist da irgendwie eingeloggt oder genau, registriert? Ich habe mich da bewusst angemeldet. Ich habe dort ein Profil. Ja. Ich habe dort Fotos von mir hinterlegt, weil das ist halt so, das Auge ist ja auch immer mit. Natürlich. Genau. Aber man möchte Frau ja auch sehen. Natürlich. Genau. Aber Seitensprung bedeutet ja, dass man eigentlich in einer Beziehung ist. Bist du in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Nein. Ich habe eine 9-jährige Beziehung hinter mir. Ja. Lebe noch mit diesem Mann zusammen. aber in Trennung. Das heißt, wir teilen uns die Kosten. Mhm. Aber ansonsten ist ganz klar definiert, jeder kann machen, was er möchte. Und das funktioniert? Das funktioniert. Super, das ist ja das toll. Das funktioniert. Er weiß zwar nicht, dass ich auf dieser Seitensprungagentur bin. Ist denn dabei schon mal was rumgekommen? Ja. Ja? Ja, ich wollte dir so ein paar Erlebnisse sehr mal gerne schildern, nur raus damit. Ich habe niemanden, mit dem ich da so richtig drüber reden kann. Also nur mal zur Einschätzung, du bist ein halbes Jahr da aktiv. Genau. Wie viele Männer hattest du schon in diesem halben Jahr? Meinst du jetzt, wo was passiert ist oder die ich kennengelernt habe? Ach so, so viel. Das, ja, erstmal die du kennengelernt hast. Ja, ich kann sie noch zählen. Also ich bin ja auch wählerisch. Ja. Getroffen habe ich mich vielleicht mit maximal 10 Männern. Immerhin. Und mit wie vielen bist du in der Kiste gelandet? Warte, 1, 2, 4. Ja. Ja. Was sind das so für Männer? Ja, kann ich dir sagen. Das sind Männer in leitenden Positionen. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon mal eine Anruferin. Genau, dazu. Ja, die haben alle Familie. Aha. Die haben alle eine Frau. Mhm. Die bestehen auch auf diesen Eckpfeiler. Die brauchen also diese Familie auch und möchten daran nichts rütteln. Ja. Möchten aber diskret eine Frau kennenlernen, mit der sie halt eine Nacht verbringen können. Oder eben auch eine Affäre sogar haben. Die meisten streben sogar eine Affäre an. Also eine dauerhafte Affäre. Richtig. Wurde auch ganz klar so gesagt von den Männern. Finde ich auch gut. Mhm. Ne? Also ist schon erstaunlich. Ja, jetzt ist ja die ganz wichtige Frage, was suchst du? Suchst du auch eine Affäre? Ja. Ja, ich habe es auch ganz klar in meinem Profil hinterlegt. Ich suche eine Dauerfreundschaft mit Extras. eine Dauerfreundschaft mit Extras. Ja. Da geht gleich die Fantasie los, ne? Was man sich darunter vorstellen kann. Aber dann ist es doch super, wenn du jetzt auf der Suche nach einer Liebe wärst, dann wäre es tragisch. Das ist nicht so. Ich streite nicht ab, dass ich bei dem ersten Mann, den ich kennengelernt habe, dass da gefühlsmäßig von meiner Seite aus mehr passiert ist. Mhm. Er hat mir aber ganz klar zu verstehen gegeben, er hat eine Frau, er möchte dort in der Beziehung oder in der Ehe sogar bleiben. Ja. Und er sucht nur eine Affäre. Und ich habe also schon ein paar Wochen gebraucht, um zwar schmerzhaft darüber hinwegzukommen. Mit wie vielen hast du denn jetzt noch Kontakt immer wieder? Also es gibt ja auch so Freundschaften, die sich, wo wir uns nur hin und her schreiben, ne? Gibt es ja inzwischen auch. Ja, sind die Männer denn an so Freundschaften interessiert? Wollen die nicht immer Sex letztendlich? Ja, das schon. Das schon. Ja, also es läuft schon auf das eine hinaus, aber ich habe dem einen oder anderen einfach ganz klar und nett zu verstehen gegeben, du gefällst mir halt nicht, da passiert nicht mehr. Ja. Und dann hat sich das aber so mit dem Hin- und Herschreiben weiter so entwickelt und man fragt sich einfach nur mal so, wie geht's dir? Ja? Wie ist es denn so, wenn du dann jemanden da neu kennenlernst, wie viel Zeit vergeht, bevor man dann zur Sache kommt? Unterschiedlich. Ich habe letzte Woche zum Beispiel ein Treffen gehabt mit einem Mann, den habe ich ein halbes Jahr zappeln lassen. Also der ist genauso lange schon auf dieser... Der Arme. Ja, der tat mir dann auch leid. Und dann hast du ihn rangelassen? Und nein. Nein, immer noch nicht? Nein, der hat sich ja flegelhaft benommen. Was hat er gemacht? Also er war 49, er ist es immer noch, verheiratet. Ja. Und seit einem halben Jahr schmachtet er mir hinterher. Er findet meine Fotos so toll, er findet meinen Schreibstil so nett. Er möchte mich unbedingt kennenlernen. Ich habe ihn zwar nie abgewiesen, habe immer nett zurückgeschrieben, aber habe ihn halt schon so ein bisschen zappeln lassen. Weil ich habe ja auch nie ein Bild von ihm gesehen, ne? Warum triffst du dich nicht mit dem mal? Habe ich ja gemacht dann. Ach so, du hast es jetzt gemacht. Das habe ich dann endlich gemacht. Und? War auch so, habe ihm also auch meine Handynummer gegeben, dass es ein bisschen persönlicher ist. Dann haben wir uns zum Essen verabredet. Mhm. Da flog schon mal das Besteck durch die Gegend. Warum? Ja, weiß nicht, ob das seine Nervosität war, ganz furchtbar. Ach so, es fiel ihm so aus Versehen runter. Er hat es nicht dir entgegengeworfen oder so. Ja, ich habe es nicht abbekommen, Gott sei Dank. Ach so, aber er hat so richtig in die Lupe. Wie, verstehe ich nicht gar nicht. Warum macht er das? Ja, er wollte es mir eigentlich rüberreichen und flog vom ein Versehen. Tisch. Ein Versehen. Aus Versehen, aber war schon sehr ungeschickt. Ne? Wird es denn was werden, mal mit Nein, mit dem auf keinen Fall. Weil er dir nicht gefällt? Weil er auch viel zu forsch rangegangen ist. Also wir waren essen, dann habe ich ihm meinen Anteil an Geld gegeben für das Essen. Dann sind wir raus vor die Tür, dann wollte er mir die Zunge gleich in den Hals stecken. Den armen Mann so lange heiß gemacht. Kann der ja gar nicht mehr anders. Ja, aber ich dachte eigentlich, dass er mit 49 schon ein bisschen mehr bei einer Frau erkennt. So, jetzt muss ich was Moralisches fragen. Gerne. Was dein Leben anbelangt, ist es ja völlig sauber. Du bist getrennt und du willst Affären haben, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Hast du ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass du da zwar sehr indirekt in Ehen reinfunkst? Könnte man. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, streite ich nicht ab. Mhm. Also wenn man es von der Seite aus sieht, vom Moralischen, möchte ich nicht die Gehörende sein. Ja? Ja, ganz ehrlich nicht. Aber du trägst ja dazu bei, dass so etwas passiert. Macht dir das was aus, frage ich. Nein, macht es mir nicht mehr. Das kann ich auch gut verstehen. Ja. Und ich finde auch, das muss ja auch nichts ausmachen. Genau. Die moralische Verantwortung trägt ausgesprochen und ganz alleine der Mann. Richtig. Nein, nicht nur ganz allein. Aber er hat ja viel dafür getan. Ja. Er meldet sich auf so einer Seite an. Meistens sind es die Männer, die mich jetzt irgendwie anschreiben, die den Kontakt zu mir suchen, die auch mehr wollen, die mir ihre Handynummer geben die auch bereit sind für ein Treffen. Und da steckt immer eine Familie dahinter. Aber darum mache ich mir inzwischen keine Gedanken mehr, ganz ehrlich. Ja, das finde ich auch völlig nachvollziehbar und völlig okay. Sonst könnte ich das nicht machen. Sonst hätte ich keinen Spaß dran. Genau, absolut. Genau. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, wir haben dann jeder so einen Teil des Essens bezahlt. Wie geht denn das normalerweise ab? Laden die dich eher ein oder... Das merkst du nicht, Jürgen. Man geht essen und dann kommt der Punkt, wo die Kellnerin kommt mit dem Bezahlen. So, und dann wartest du kurz als Frau. Ja, wenn dann aber nichts kommt, ich bezahle. Ja, dann gebe ich meinen Teil einfach dazu. Das finde ich auch fair. Ja, ich dachte, wenn das so wohlhabende Manager-Typen sind, ist das doch ein Witz für die, das Essen mal zu bezahlen. Ich habe sowas schon gehabt. Ich habe einen ganz tollen Mann mal kennengelernt, kann ich dir sagen. Der hat mich gesehen auf der Seite. Mhm. Der hat mich ständig angeschrieben, dass er mich unbedingt nach Hamburg einladen möchte. Mhm. Ich habe lange hin und her überlegt. Er bezahlt mir auch die Bahnfahrkarte. Mhm. Er möchte unbedingt, dass ich hinkomme. Ja. Gut, habe ich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich kannte den auch nicht. Vom Bild her war er aber ganz nett und so wie er geschrieben hat auch. Aber es ist ja mal ein Risiko dabei. Ne? Ich muss ja darauf aufpassen als Frau. Ich habe es aber gemacht. Ich habe wirklich... bin zum Bahnhof, habe mir eine Bahnfahrkarte geholt, bin nach Hamburg, nach 2,5 Stunden war ich da, der hat mich abgeholt, ich war erstaunt, wie gut er aussieht, ab ins Hotel. Ich hoffe, ein schönes Hotel. Der hat alles bezahlt. Der hat alles bezahlt. Sind das denn, du hast es gerade am Anfang so gesagt, sind das wirklich ausschließlich relativ wohlhabende Männer, die sich melden? Ja, da kannst du ja nicht so hinter die Kulissen schauen. Mhm. Bei dem war es so, der hatte eine Firma, ob die gut geht oder nicht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall alles bezahlt. Ich war im Hintergrund. Ich habe auch nicht auf die Rechnung geschaut. Das wollte er auch nicht. Aber der hat einfach Spaß dran gehabt. Für dich wär's, ist es für dich wichtig, dass jemand einen gewissen gesellschaftlichen Staat? Nee. Nein, gar nicht. Das kann auch der sehr nette LKW-Fahrer sein oder weiß ich, irgendjemand. Genau, das ist mir auch nie völlig egal, was er beruflich macht. Ja. Mir muss er einfach nur gefallen. Mir muss er sympathisch sein. Ja, und das Ende lasse ich immer offen. Nein, ich wollte gerade so darauf hinaus noch, also Liebe ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Soweit lasse ich es nicht kommen. Nee, aber irgendwann könnte es ja passieren. Es kann irgendwann passieren, dass es bei dir absolut reinhaut und es kann passieren, dass es bei ihm reinhaut und dann sind die Karten neu gemischt. Ja, dann verändert sich ja mein ganzes Leben, denke ich. Aber es soll noch eine Weile so laufen wie bisher. Ich lasse es einfach mal so laufen. Ja. Und wie du schon vermutest, sollte sich da mal einfach was ergeben, dass es Peng macht. und wir beide sind uns einig, dann ändere ich mein Leben. Dann ziehe ich hier aus, dann habe ich halt klare Verhältnisse, die ich schaffe. Ja. Und dann konzentriere ich mich auch wieder nur auf einen Mann. Patricia, es war sehr nett mit dir. Ja. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Guten Rutsch. Das wünsche ich dir auch und ich danke dir, dass ich mit dir so sprechen konnte. Sehr gerne, sehr gerne. Eine Frage habe ich noch. Ja. Bei dir die Kati, hat die jetzt die theoretische Prüfung bestanden? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht mehr verfolgt. Das ist eine gute Frage. Hat Kati die Prüfung bestanden? Ich muss mal meine Leute im Hintergrund fragen, ob Kati sich nochmal gemeldet hat. Wir haben, die war da so mit dem Mädel, die tut mir so leid. Also, ob Kati die Prüfung bestanden hat, das müssen wir aber noch rauskriegen bis morgen. Ja. Und euch allen sagen. Du hast völlig recht, ja. Das müssen wir rauskriegen. Also die 14 Tage sind längst um. Oder liebe Kathi, wenn du uns zuhören solltest, dann mail uns doch bitte ganz, ganz schnell. Du siehst, die Welt wartet auf eine gute Nachricht jetzt vor Weihnachten. Genau. Noch. Patricia, alles Liebe. Dir auch. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Und wen haben wir jetzt? Hier ist Jana. Jana ist 17. Hallo Jana. Hallo Domian. Jana, um was geht's bei dir? Es geht um meine Freundin, die hat Depressionen und Borderline und ich mache mir ziemliche Sorgen, dass sie sich umbringen will. Oh je. Wie alt ist deine Freundin? 16, die wird in einem halben Jahr auch 17. Also fast gleichaltrig. Mhm. Mhm. Wie lange seid ihr schon Freundinnen? Wir sind zusammen seit 7,5 Monaten. Du sagst zusammen, ist das eine lesbische Beziehung? Ja. Ach so, ah ja. Also dann ist es ja ein ganz, ganz eng, seit 7 Monaten zusammen. Ja. Hat sie unter diesen seelischen Problemen auch vorher schon gelitten? Ja. Also das ist, dass sie Borderline hat, das ist diagnostiziert seit ungefähr einem Jahr. Ja, wie äußert sich, das ist ja eine seelische Erkrankung, eine seelische Störung, eine Erkrankung, wie äußert sich das bei deiner Freundin? Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich sag mal einen kleinen Streit, für die Verhältnisse war es noch ein kleiner Streit, da ging es darum, dass ich mit meinem Vater einen Film gucken wollte und dann war es halt so, dass sie dann nicht so ganz mit einverstanden war, weil sie halt wollte, dass ich am Telefon bleibe. Mhm. Aber das konnte sie halt in dem Moment dann irgendwie nicht so ganz ausdrücken und dann hat sie mich halt angeschrien. Ja. Also es ist so, dass ich mittlerweile schon solche Situationen relativ gut einschätzen kann. Aber das tut manchmal natürlich schon weh, wenn sie dann sowas sagt wie verpiss dich oder sowas. Mhm. Aber ist das jetzt ein Ausdruck einer seelischen Erkrankung oder ist es einfach nur frech? Nein, das ist diese Erkrankung. Das ist resultiert daraus, meinst du? Ja, genau. Gibt es sonst noch Merkmale? Also es gibt ja Menschen, die borderline erkrankt sind und sich zum Beispiel selbst verletzen. Ja, das auch. Also das auf jeden Fall. Was macht sie genau? Also bei ihr kommt es immer darauf an. Es gibt manchmal so Phasen, wo das dann 2-3 Monate gar nicht ist und dann ist es wieder ein paar Wochen wirklich dann jeden Tag oder auch mal, also im Moment ist es gerade, dass es jeden dritten Tag ungefähr dann ist. Und was macht sie denn dann genau? Eigentlich so ziemlich alles. Also sie schlägt sich, sie schneidet sich mit Rasierklingen und mit sonstigen Klingen, mit Cuttermesser. Mhm. Sie verbrennt sich auch die Haut mit irgendwelchen Feuerzeugen. Mhm. Also da ist halt eigentlich alles dabei. Stelle ich mir für dich sehr schwer vor, in der Beziehung mit deiner Freundin zu sein, weil das ja für dich auch sehr belastend ist. Ja, also es kommt drauf an. Also manchmal weiß ich halt auch, also sie sagt mir auch, wieso es ist. Also es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe. Hm. Es ist auch so, dass... Wieso ist es denn so? Hm? Wieso ist es so? Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Also erstmal ist es so, dass sie mit ihren Eltern ziemlich viel Stress hat, sagen wir es so. Also ihre Mutter ist ziemlich gemein, die beleidigt sie halt sozusagen den ganzen Tag über. Hm. Das ist auch, soweit ich das von ihr gehört habe, schon von klein auf so. Mhm. Und ihr Vater ist eher so der passive Teil, sag ich mal. Also früher war das so auch oft so, dass er sie geschlagen hat, weil die Mutter ihm das quasi eingeredet hat. Und auch jedes Mal, wenn er sich später entschuldigen wollte, hat die dann auch so Sachen gesagt wie, ja, du brauchst dich nicht entschuldigen, das war richtig. So. Mhm. Weißt du, ob deine Freundin auch irgendetwas sehr Schlimmes im Bereich Sexualität erlebt hat früher? Soweit ich weiß, nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass sie auch immer wieder mal andeutet oder sogar sagt, dass sie sich das Leben nehmen will. Ja, es ist mehr so, also sie hat es im Januar schon mal versucht, war dann auch in der Klinik kurz, also beziehungsweise in der Klinik und danach in der Psychiatrie, aber das war nur für, soweit ich weiß, 1-2 Tage oder so. Mhm. Und dann haben ihre Eltern halt das so geregelt, dass sie dann da rauskam. Und jetzt ist sie halt immer noch in Therapie. Aber, sie vertraut sich jetzt ihrer Psychologin auch nicht so besonders an, sag ich mal so. Das heißt, du hast schon wirklich Angst um sie, dass sie nochmal was machen könnte. Ja, das schon. Weil sie auch im Moment ziemlich, also ich merke das ja, die Veränderung jetzt über 7 Monate ist ja schon eine Zeitspanne, kann man das auch wirklich merken, dass das, mittlerweile ist es echt so, dass sie fast jeden Tag sowas sagt, wie ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und sie ist aber in einer Therapie, sagst du? Ja. Und sie vertraut sich denn den Therapeuten nicht wirklich an? Ja, es ist einfach, wie soll man das ausdrücken? Also ich glaube, sie vertraut ihr nicht so hundertprozentig. Was natürlich absolut wichtig wäre. Ja, also was ich auf jeden Fall schon beängstigend finde, ist, dass die Frau auf jeden Fall vielleicht gerade mal einen Bruchteil von dem weiß, was ich weiß. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Ja, finde ich auch. Nur ist deine Rolle und deine Situation schon schwierig, finde ich. Du bist ihre Freundin, du bist verliebt, du willst vieles für sie tun und alles Mögliche für sie tun und ihr helfen, aber du bist konfrontiert mit einer ernstzunehmenden seelischen Erkrankung. was man als Laie und auch wenn man noch sehr jung ist, natürlich nicht schafft, da sich wirklich adäquat oder helfend zu verhalten. Ja, das große Problem ist eigentlich nur, dass es eine Fernbeziehung ist. Das ist eigentlich eher das Problem. Ach, das auch noch. Wie weit wohnt ihr auseinander? Knapp 400 Kilometer. Oh, das ist natürlich weit. Das heißt, ihr seht euch gar nicht so oft. Ja, mal einmal im Monat, also so ein paar Tage. Mhm. Naja, das Problem ist halt einfach, dass die Situation bei ihr zu Hause ziemlich schlecht ist. Also erstmal das mit den Eltern, dann gab es eine böse Geschichte mit der Ex-Freundin. Jetzt sind sozusagen alle damaligen Freunde auf ihre Seite gewechselt und sie steht halt im Moment komplett alleine da. Mhm. Das ist halt ziemlich schwierig. Natürlich, für mich stellt sich jetzt auch nur die Frage, was kannst du, Jana, wie kannst du dich optimal verhalten? Nur darum kann es ja gehen. Ja. Du machst es schon, glaube ich, sehr, sehr einfühlsam und sehr liebevoll. Aber deine Grenzen sind natürlich gesetzt. Du kannst sie nicht wirklich therapieren. Der Weg zur Hilfe läuft nur über einen Therapeuten. Und wenn sie da sich nicht wirklich öffnet, ist das natürlich dramatisch und da sind dir die Hände gebunden. Da gibt es gar keinen schlauen Ratschlag für dich. Nur der, dass du sie vielleicht bewegen könntest, sich mehr zu öffnen bei dem Therapeuten. Und wenn sie da kein Vertrauen hat, dass sie einen neuen oder eine neue Therapeutin sucht, das ist das Einzige letztendlich, was du tun kannst. Du darfst dich da auch nicht zu sehr mit reinziehen lassen in diese Erkrankung. Dann wirst du auch noch ganz missmutig und krank. Mhm. Jana, ich habe ja hier, das weißt du sicherlich auch, immer einen Diplompsychologen im Hintergrund sitzen. Der hat jetzt das Gespräch mitgehört. Ja. Ich möchte, dass der Peter, so heißt er heute Nacht, noch mal ein paar Sätze mit dir redet, der sicher aus seiner Fachkompetenz heraus dir noch ein paar konkrete Ratschläge geben kann, wie du dich jetzt auch in der Situation als Freundin verhalten solltest. Okay. Ja, liebe Jana, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Peter, meinem Psychologen, gleich zurückgerufen. Okay, danke schön. Dir und euch alles Gute wünsche ich. Ja, Domian, ich sollte dir noch ganz liebe Grüße von meiner Freundin ausrichten, weil die gerade mithört. Ach, das ist ja nett. Schöne Grüße an die Freundin von Jana. Und dann wollte ich fragen, ob ich vielleicht ein Autogramm bekommen könnte. Sehr gerne. Dann sagst du meinem Psychologen gleich deine Anschrift und dann wird das noch erledigt nachher. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Schöne Weihnachten. Danke dir auch. Tschüss. Und hier ist die Susanne. Susanne, 54. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Susanne. Domian, jetzt einmal möchte ich dir zu deiner Sendung gratulieren. Ich bin seit Jahren ein großer Fan von dir. Vielen Dank. Dafür nicht. Und rufe dich heute an, weil ich einmal eine Bresche schlagen möchte für die Frauen, die so um die 120 Kilo wie ich wiege. Ja, dann leg mal los. Ja, Anlass dieses Anrufs ist eigentlich wieder, dass ich letztes Wochenende ein Date hatte mit einem sehr netten Mann, der mir dann am Ende des Dates erklärte, Susanne, du bist ja eine ganz tolle Frau, aber leider wiegst du 60 Kilo zu viel. Mhm. Also die Susanne ist Single zurzeit, habe ich jetzt schon rausgehört. So ist es. Ich bin Single, ich bin auch aktiv auf der Suche, zeitweise aktiv auf der Suche. Wie lange schon? Jetzt wieder ein Jahr. Ein Jahr. Und wie lange warst du vorher in einer Beziehung? Vorher war ich 3 Jahre in einer Beziehung und dann war ich einmal 10 Jahre in einer Beziehung. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Kilo schon seit meiner Jugend mit herumschleppe. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, ne? Und zurzeit habe ich mein Höchstgewicht. Ein Höchstgewicht. Wie kommt das? Ja, ich hoffe, dass mir, also ich habe nach einem Jahr Kampf mit der Rentenanstalt jetzt eine psychosomatische Kur bekommen für 6 Wochen. Ich hoffe, dass man mir dort sagt, ob ich nur disziplinlos bin oder ob ich wirklich ob ich wirklich unter einer Essstörung leide. So. Ach so. Hm? Verstehe. Das heißt, du futterst im Moment schon ganz schön. Im Moment futter ich ganz schön. Ich kann mich durchaus zusammenreißen, das leider aber nur wenige Wochen. Mhm. Bist du denn 120 Kilo, wie groß bist du? 1,70. Ist ja schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge, ja. Wie sieht es denn sonst so gesundheitlich aus? Ja, ich habe natürlich erhöhten Blutdruck. Ja. Und schwere körperliche Arbeit kann ich also, was heißt, steigt der Blutdruck und kann ich also nicht machen. Mhm. Ich muss darauf achten, auf den Blutdruck, auch wenn ich Kopfschmerzen bekomme, sofort Blutdruck messen und zusehen, dass ich den runterbekomme. Ja. Das ist schon sehr, das rechte Knie tut beim Treppen heruntergehen weh. Mhm. Das merke ich, auch wenn ich 5 Kilo weniger habe, schmerzt dieses Knie sofort wieder nicht. Das heißt, das sind ja alles so Warnsignale, ne? Ja, richtig. Und deshalb habe ich jetzt auch mit 54 gedacht, okay, du musst für den Rest deines Lebens nicht so rumlaufen. Du hast jahrelang wirklich Schindluder. Ich habe auch Schindluder mit meinem Körper getrieben. Man kann das so sagen. Aber ich möchte jetzt mal wissen, warum. Wenn du gerade gesagt hast, im Moment futter ich ein bisschen viel. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was vertilgst du da so? Oh, ich kann also ein 5-Gänge-Menü mir kochen und esse das innerhalb von 10 Minuten auf. Oder ich bin jetzt zurzeit krankgeschrieben, da bekommt meine Küche stündlich Besuch von mir. Von dir. Und da wird ordentlich gekocht. Da schmiere ich mir ein Brot mit ordentlich was drauf und einen Becher Milch oder einen Becher Kakao und dann... Immer schön kalorienreich alles? Ja, doch, ja. Auch Süßigkeiten, Kuchen, Schokolade? Ja, das ist ja dieser Teufelskreis. Wenn du etwas Herzhaftes isst, dann hast du wieder, also zumindest ergeht es mir, du hast wieder Lust auf was Süßes oder Appetit auf was Süßes. Wenn du was Süßes hast, vor dir hast, dann sagst du, oh nee, jetzt muss ich also unbedingt was Herzhaftes essen, um diesen Süßkram loszuwerden. Würdest du sagen, dass du richtig bisweilen so richtige Fressattacken richtig, hast? Genau. Kann man so krass sagen? Ja, so kann man man das auch sagen, ja. Ja. Da liegt natürlich wirklich die Vermutung nahe, dass da eine Essstörung vorliegt. Ja. Finde ich schon. Ich hoffe, dass die mir in der Kur halt helfen können, zumindest einen Weg mit mir beschreiten, auf den ich dann alleine weitergehen kann. Wie, du hast am Anfang gesagt, ich will eine Lanze brechen für Frauen, die füllig sind. Ja, ja. Wenn du dich selbst so siehst im Spiegel, wie gefällst du dir? Sagst nein. Du? Nein. Nein, gefalle mir nicht, aber trotzdem haben ja dicke Frauen auch eine Daseinsberechtigung. Was für eine Frage. Eben. Und sie haben auch Ohren, mit denen sie hören, zum Beispiel die Bemerkungen ihrer mitlebenden Menschen auf diesem Planeten. Was sagen die denn schon mal so hinter vorgehaltener Hand, was du mitbekommst über dich? Ich war neulich bei, stand bei Bäcker in der Schlange und da sagte ganz leise jemand hinter mir, na, die brauche ich heute auch keine Brötchen mehr zu fressen. So etwas in der Art. Ja, das ist wirklich unverschämt. Das ist unverschämt. Das ist wirklich absolut unverschämt. Neulich im Zug und der war recht voll und ich habe gebeten, weil ich dort hinten meine Freundin vermutete, dass ich da durchgehen kann und da sagte eine Frau, naja wie, sie sind ja so fett. Wie respektlos Menschen sein können. Das habe ich ihr auch genauso gesagt. Also ich verstehe das, wie du sagst, verstehe ich so, dass du letztendlich Respekt einforderst, zu Recht, aber auf der anderen Seite auch für dich sagst, ich will runter von den Kilos. Weil also ich werde nie Barbie-Girl sein. Na, natürlich nicht. Aber wenn das ist auch nicht von meiner Statur her, von der Natur auch nicht vorgesehen. Sagen wir mal, wenn es 20, 25 Kilo weniger wäre, genau, wäre schon richtig. Gut. Ne? Genau. Dann würde ich immer noch im langläufigen in den Augen der meiner Mitmenschen würde ich immer noch dick sein. Vielleicht sagen auch einige fett. Aber für mich wäre es schon eine große Erleichterung. Ja, wenn du jetzt so selbst sagst, ich mag mich so gar nicht, wie ich bin und mag mich gar nicht nackig angucken im Spiegel. Richtig. Bist du denn nicht auch gehemmt Männern gegenüber, wenn du in eine Affäre oder eine Beziehung hineinkommst? Nein, dann habe ich Vertrauen. Dann ist mir das egal. Also, weil man dann davon ausgehen kann, dass die Jungs das wollen, dass die Spaß daran haben. Ja, richtig. Also, Susanne, ich kann dir wirklich nur von Herzen wünschen, dass du in dieser Klinik, dass man dir da hilft. Ja. Und dass du einen Leitfaden bekommst, dass es sich alles ein bisschen minimiert. Wie gesagt, du musst keine 50 Kilo wiegen. Nein, das ist auch nicht mein Ziel. Genau, ganz genau. Ja? Denn alles, was du gerade gesagt hast, sind schon Warnsignale, ne? Da muss man drauf achten. Das ist richtig. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch, Susanne, sehr gerne, das ich mit dir führen wollte. Und ich wollte nochmal zu der Geschichte der Sozialarbeiterin sagen, also ihren Beruf respektiere ich voll und ich finde das toll, was sie leisten. Unterstreiche ich auch und ich glaube ganz viele Zuschauer und Zuhörer jetzt auch. Liebe Susanne, alles Gute wünsche ich dir und viel Erfolg. Tschüss. Frohe Weihnachten. Danke dir auch, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Tobias Sinke, morgen freie Themen. Nacht und wir wollen ein bisschen über Weihnachten reden, was ich euch gerade so vorgeschlagen habe. Ich wünsche euch jetzt eine sehr gute Nacht und schöne Nacht. Bis morgen 1 Uhr. Tschüss.